Im Nachlass von Heiner Müller findet sich eine späte Notiz über Peter Hax. Dort heißt es: Hax fester Platz in der Literaturgeschichte als Erfinder des klassizistischen Kabaretts. Der Nur-Philosoph, einmal an den Punkt gekommen, wo er das sozialistische Experiment, für das er sein Leben und sein Denken reduziert hatte, für gescheitert und abbruchreif hielt. Im letzten Interview, das Peter Hax vor 10 Jahren der Zeitung Junge Welt gab, äußerte dieser über Heiner Müller: Müller hat sein Frühwerk radikal verleugnet, hat seinen Frieden mit der SED, mit der Stasi, mit dem Regietheater, mit dem Modernismus gemacht. Müller ist mit einem Bruch abgegangen. Er wollte nicht von Kommunisten ernst genommen werden, er wollte von Broadway ernst genommen werden. Die gegenseitige Beschreibung als sozialistischer Betonkopf und westlicher Modernist markiert den Endpunkt einer Auseinandersetzung zwischen Peter Hax und Heiner Müller, die im Rückblick als die beiden wichtigsten Dramatiker der DDR gelten. Peter Hax 85. Geburtstag am 21. März ist Anlass, an diese Auseinandersetzung zu erinnern. Über welche Etappen und wie sie sich vollzog und wie sie einzuschätzen ist, darüber möchte ich in der kommenden Stunde sprechen. Gehen wir zurück an den Anfang. Im Sommer 1955 siedelte Peter Hax gemeinsam mit seiner Frau, der Schriftstellerin Anna Elisabeth Wiede, in die DDR über. Die Motivation: politische Überzeugung. Die Anziehungskraft: Bertolt Brecht und dessen episches Theater. Die Abstoßungskraft: die ästhetische Langeweile der Bundesrepublik, wo sich linke Autoren nur in unproduktiver Opposition betätigen könnten, wie Hax 1954 in einem Aufsatz geschrieben hatte. In der DDR wurde Hax als bereits etablierter Schriftsteller freudig willkommen geheißen. Bereits im Januar 1956, noch vor der Inszenierung eines einzigen seiner Stücke in der DDR, wurde ihm der Lessing-Preis verliehen. Im selben Monat lud man den 28-Jährigen als Delegierten zum 4. Schriftstellerkongress. Bei diesem hielt Brecht eine Rede, die als Absage an die bisherige Kulturpolitik verstanden werden kann. Die Dramatik müsse, so Brecht, ihr Vorurteil gegen Agitprop hinter sich lassen und endlich in den unmittelbaren Kontakt mit den Rezipientinnen treten. Um das Neue des Sozialismus darzustellen, seien die Kunstmittel Goethes und Schillers nicht mehr ausreichend. Stattdessen solle formal experimentiert werden. Es sei längst an der Zeit, die Dramatik als wirkmächtigste literarische Gattung in den Kampf um den Sozialismus zu führen und dem Publikum einen, Zitat, Kampf des Neuen gegen das Alte zu entfachen. Bei den anwesenden jungen Autoren löste die Rede Begeisterung aus. Der Theaterwissenschaftler Ernst Schumacher erinnert sich, dass im Anschluss Peter Hax, Heiner Kippert, Gotthold Gloger, Heiner Müller und Paul Wiens zusammenkamen und Pläne für ein solches, von Brecht skizziertes, eingreifendes Theater diskutierten. Ob Heiner Müller hier tatsächlich anwesend war, muss indes bezweifelt werden, da er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Mitglied des Schriftstellerverbands war. Peter Hax und Heiner Müller lernten sich aber wohl noch im gleichen Jahr kennen. Ein erster schriftlicher Kontakt ist auf den Dezember 1956 datierbar. Wie sich der Kontakt im Folgenden konkret gestaltete, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. An der Rekonstruktion des frühen Verhältnisses zwischen Hax und Müller scheiterte bereits der Müller-Biograf Jan Christoph Hausschild. Als dieser im Frühjahr 1998 bei Hax anfragte, erhielt er die lapidare Antwort: Über Müller mag ich nicht reden. Aus Heiner Müllers Autobiografie »Krieg ohne Schlacht« sowie Tagebuchaufzeichnungen von Heiner Müllers Frau Inge Müller lässt sich aber auf ein relativ enges Verhältnis schließen. Inge und ich waren oft bei Hax und Hax war oft bei uns. Vom Mai 1957 stammt ein Empfehlungsschreiben, das Peter Hax zu Heiner Müllers beliebiger Verwendung ausstellte. In diesem heißt es: Ich gebe mit außerordentlichem Vergnügen ein Urteil über die künstlerischen Fähigkeiten von Herrn Heiner Müller ab. Heiner Müller ist ein sehr guter Schriftsteller. Er ist ein Realist, also ein kenntnisreicher Marxist von vieler Unternehmungslust. Das von ihm fertig vorliegende Stück »Der Lohndrücker«, dessen Berliner Uraufführung sich im Stadium der Absehbarkeit befindet, ist, wie ich mit Sicherheit behaupte, das beste Theaterstück, das in der DDR geschrieben wurde. Wenn ich in einen Stückeschreiber bedeutende Hoffnungen setzen wollte, ich wüsste nicht, in wen eher. Ich halte es für wünschenswert und nötig, Heiner Müller in jedem möglichen Maße zu unterstützen. Das erwähnte Stück »Der Lohndrücker« steht heute beispielhaft für das Genre des Produktionsstücks. In Brechtscher Diktion schreibt Müller im Prolog: »Das Stück versucht nicht, den Kampf zwischen Altem und Neuen, den ein Stückschreiber nicht entscheiden kann, als mit dem Sieg des Neuen vor dem letzten Vorhang abgeschlossen darzustellen. Es versucht ihn in das neue Publikum zu tragen, das ihn entscheidet. Die Betonung der aktiven Teilnahme der Zuschauerinnen und der Verweis auf die außerästhetische Wirklichkeit, in welcher die aufgeworfenen Probleme zu lösen sind, entspricht den Vorstellungen einer losen Gruppe junger Autorinnen und Regisseurinnen, die sich mit dem Aufbau des Sozialismus in der DDR identifizierten, im Gegensatz zum Mainstream der frühen DDR-Literatur, aber nicht auf eine Idealisierung der Verhältnisse zielten. In Anknüpfung an die kulturrevolutionären Konzepte der 20er und 30er Jahre sollten die gesellschaftlichen Probleme der jungen DDR auf der Bühne thematisiert und zu deren Überwindung aufgerufen werden. Rücksicht auf den bürgerlichen Teil des Publikums nahm man dabei bewusst nicht. Ziel war der, Zitat, Klassenkampf im Parkett, der klare Fronten schaffen und Widersprüche aufdecken sollte, wie der Regisseur Hagen Müller-Stahl 1958 schrieb. Einen solchen, in der Nachfolge Brechts stehenden Konzeption, die unter dem von Walter Ulbricht stammenden abwertenden Begriff des didaktischen Theaters in die Literaturgeschichte eingegangen ist, lässt sich neben Heiner Müller auch Peter Hacks zuordnen. Die frühen Fassungen von Die Sorgen und die Macht, Hacks erstem Gegenwartsdrama über die DDR, tragen deutlich agitatorische Züge. Wichtiger sind in diesem Zusammenhang aber die publizistischen Interventionen von Hacks, die zumeist in der Zeitschrift Theater der Zeit erschienen, wo Hacks ab Oktober 1955 Teil des Redaktionskollegiums war. Hier polemisierte Hacks gegen Aristoteles, den, Zitat, Vertreter der junkerlichen Restauration, und stellte diesen als Gegenteil einer Ästhetik der Arbeiterklasse dar, was zu einer über mehrere Hefte andauernden Diskussion führte. Auch die von Hacks auch die von Brecht beim Schriftstellerkongress gemachten Vorschläge fanden hier Eingang, wenn Hacks die Bildung dramatischer Brigaden anregte, die mittels kleiner Theaterstücke die sozialistische Agitation in die Dörfer tragen sollten. Dass solche Debatten in der reglementierten Öffentlichkeit der jungen DDR überhaupt möglich waren, erklärt sich vor dem zeithistorischen Hintergrund. Der Aufstand vom 17. Juni 1953, die Enthüllung der sowjetischen Verbrechen durch Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPdSU und der Ungarnaufstand 1956 hatten zu einer Defensive der SED geführt und Diskussionsräume eröffnet. Die kulturrevolutionären Vorstellungen der jungen Autorinnen sollten aber nicht im Gegensatz zur offiziellen Politik aufgefasst werden. Wogegen Peter Hacks und Heiner Müller anschrieben, war die ein kleinbürgerliches Theater favorisierende Kulturpolitik der SED, nicht die SED selbst. Hacks und Müller waren, wie viele andere Vertreter der jungen Generation, Ende der 50er Jahre überzeugte Sozialisten, die ihren Teil zum sozialistischen Aufbau beitragen wollten. Das zitierte Empfehlungsschreiben bezieht sich auf die Unterstützung Müllers im Rahmen eines Stipendiums des Schriftstellerverbandes. Das Projekt, an dem Heiner Müller Ende der 50er Jahre arbeitete, lautet auf den Namen Die Umsiedlerin oder das Leben auf dem Lande. Von einer kurzen Erzählung Anna Segers ausgehend schrieb Müller eine Komödie über die sozialistische Veränderung im bäuerlichen Milieu, die mit der Bodenreform einsetzt und mit der erfolgreichen Kollektivierung endet. Im Stück gibt es den Parteisekretär Flint und dessen Gegenspieler, den anarchischen Tagelöhner Fondrak. Entgegen der in vielen Gegenwartsstücken verbreiteten Darstellung der SED als zentrale Lösungsinstanz aller Konflikte wirkt der Vertreter der Partei in Müllers Stück aber verloren. Nicht nur, dass er Fondrak nicht überzeugen kann, eine Neubauernstelle anzunehmen und in der DDR zu bleiben, er verstößt auch gegen die Moralvorstellung der SED und hadert mit sich, ob er im Dienst für die Partei nicht das eigene Leben verschwendet habe. Aber damit nicht genug weist die Komödie noch weitere subversive Erzählungen auf. Die Traktoristen, eigentlich Vertreter des Produktionsfortschritts, pressen die Bauern aus. Die Emanzipation der Frau erweist sich als äußerst schleppend. Ein junger FDJler wirft sein Blauhemd für die Liebe weg. Die Bauern werden mit Druck in die neuen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gedrängt und zu Beginn des Stücks erhängt sich sogar ein Bauer, weil er das staatliche Abgabesoll nicht erfüllen kann. So erscheint die neue Ordnung in Müllers Umsiedlerin nicht als Bruch mit der Vergangenheit, sondern als deren Kontinuität. Die in der Komödie dargestellten Verhältnisse sind weit von dem Bild entfernt, das die SED in der von ihr kontrollierten Öffentlichkeit zeichnete. Dementsprechend provokativ wirkte der Text, als er am 30. September 1961, eineinhalb Monate nach dem Bau der Mauer, im Rahmen eines studentischen Theaterfestivals uraufgeführt wurde. Die Uraufführung der Umsiedlerin gehört zu den großen Theaterskandalen der DDR. Das Stück galt sofort als konterrevolutionär und wurde verboten. Die beteiligten studentischen Schauspielerinnen erhielten Parteistrafen. Den Regisseur Bernd Klaus Tragelehn, ein enger Freund Heiner Müllers, warf man aus der Partei und schickte ihn in die Produktion. Und Heiner Müller schloss man, nachdem eine Zeit lang sogar das Gerücht einer Verhaftung umging, aus dem Schriftstellerverband aus. Die Entscheidung darüber fiel Ende November 1961 ohne Gegenstimme, aber mit einer Enthaltung. Diese Enthaltung stammte von Peter Hacks, der nach Aussage Heiner Müllers sogar gegen den Ausschluss stimmen wollte. Dem Ausschluss voran ging eine tribunalartige Sitzung der Sektion Dramatik des Schriftstellerverbandes im Oktober. Auf dieser erfolgte die eigentliche Aussprache und die wortreiche Verurteilung von Müllers Text. Peter Hacks zeigte sich vom Charakter der Unterredung einigermaßen schockiert. Auf Zetteln, die sich in Hacks Nachlass befinden, hatte er sich seine Argumentationsstrategie und einzelne Aussagen anderer Beteiligter notiert. Dort findet sich auch der Satz, den ich hier eingekringelt habe: Dachte, bin in Diskussion mit Literaten, kommen wir vor wie in einer Gläubigerversammlung. Bei dieser Sitzung war Hacks nicht der Einzige, der Müller verteidigte. Auch Anna Segers, Hans Bunge und Paul Dessau sprachen für Müller. Im Gegensatz zu diesen konzentrierte sich Hacks aber auf ästhetische Aspekte. Bereits im Mai 1961 hatte er in Reaktion auf die Veröffentlichung einer Szene der Umsiedlerin in der Wochenzeitung Sonntag einen Essay verfasst, in dem er die spezifische Innovation des Metrums durch Müller als, Zitat, literarhistorisch wichtiges Vorkommnis hervorgehoben und die Aneignung Shakespeares gelobt hatte. Auf dieser Linie lag auch Hacks Argumentation während der Sitzung. Interessant in Bezug auf das Verhältnis von Hacks und Müller ist aber nicht nur die Courage, die Hacks Verteidigung anzeigt, interessant ist auch die Kritik, die Hacks während der Sitzung an Müllers Text äußerte. Diese zielt auf die mangelnde Durcharbeitung des Stoffes. Müller habe diesen, Zitat, formal nicht bewältigt und deshalb die Fabel verhauen. Da die einzelnen Anekdoten in der Umsiedlerin nicht in einen Handlungsbogen integriert seien, wirke die misslungene Form auf den Gesamteindruck des Textes zurück. So erscheine die Komödie als eine allgemeine Kritik der DDR und wirke in ihrer Perspektive negativ. Im Unterschied zu vielen anderen Kritikern der Umsiedlerin ging es Hacks nicht um die einzelnen Missstände in Müllers Text. Er selbst empfand die DDR, wie er im gleichen Jahr während einer anderen Sitzung des Schriftstellerverbands äußerte, als, Zitat, sozialistisch plus bürokratisch plus apparatisch. Die Kritik orientierte auf die mangelnde Synthetisierung. Müller habe sich in einem, Zitat, Netz der Widersprüche verloren. Den Grund dafür erkennt Hacks nicht in der politischen Positionierung Müllers, sondern in der Widerspenstigkeit des Stoffes. Aus dem Gegenstand lasse sich, Zitat, keine große, einfache, schöne Fabel gewinnen, man stehe zwangsläufig einem Gewirr von Kämpfen und Krämpfen gegenüber. Eine Lösung sei nur durch einen Vorgriff möglich, indem der Künstler die Figuren als handlungsmächtig setze und damit Zuversicht in die historische Perspektive vermittle. Diese Lösung aber verweigere Müller, weil er, und das ist der eigentliche Clou der Argumentation, ein, Zitat, Opfer dogmatischer Kunsttheorien sei. Welche Kunsttheorien meint Hacks? Er meint Bertolt Brecht. Dessen ästhetische Theorie ziele darauf, die Unmöglichkeit souveränen Handelns im Kapitalismus zu illustrieren. Für den Sozialismus aber sei ein solcher Ansatz nicht mehr produktiv. Hacks greift hier auf eine Kritik Brechts zurück, die er bereits Ende 1959 geäußert hatte und mit der die Distanzierung vom großen Vorbild einsetzt. Brechts Annäherung von Kunst und Wissenschaft in einem Theater des wissenschaftlichen Zeitalters und seine Orientierung an einer Aufklärung des Publikums sei nunmehr historisch und könne überschritten werden. Hacks liest somit Müllers Komödie im Kontext seiner eigenen ästhetischen Vorstellungen. Auf Basis der von ihm vollzogenen Entwicklung von Brecht weg attestiert er Müller einen temporären Fehler, den dieser im Voranschreiten überwinden werde. Dementsprechend äußerte er während der Sitzung des Schriftstellerverbandes, Müller werde zum Shakespeare'schen Vers und zur Shakespeare'schen Szene, die er bereits vorbildlich beherrsche, auch noch das Shakespeare'sche Plotting lernen. Was Hacks bei seiner Analyse der Umsiedlerin allerdings ausblendete, ist, dass es Müllers Text keineswegs an Subjektivität mangelt. Von einem Scheitern aus der Perspektive Müllers also durchaus nicht die Rede sein kann. Gerade die Figur des anarchischen Vondrak erweist sich durchaus als handlungsmächtig, aber eben in dem Sinne, dass Vondrak sich verweigert. Die Subjektivität eines Vondrak gehört einer anderen Ordnung an als diejenige, auf die Hacks zielt. Vondrak steht für eine entgrenzte Subjektivität und einen Hedonismus, der in schroffem Gegensatz zu jedem vermittelnden Ansatz steht. Vondrak ist somit eine der ersten von Müllers Figuren, die einen radikalen Zweifel an der sozialistischen Teleologie formulieren. Mit seinem Bekenntnis zum Jetzt oder Nie negiert er jede Zurücknahme angesichts einer vermeintlich erfüllten Zukunft. Die divergierende Perspektive hinsichtlich der positiven historischen Entwicklung verdeutlicht sich anhand eines anderen Projekts, dem Libretto zu einer Oper mit dem Titel Der Glücksgott. Der Stoff geht auf Brecht zurück, wurde von diesem aber nicht ausgeführt. 1959 bat Paul Dessau Inge und Heiner Müller um eine Fortführung der Brechtschen Vorlagen. Da sich diese mit der Arbeit Zeit ließen, zog Dessau im Laufe des Jahres 1961 auch Peter Hacks und Anna Elisabeth Wiede zu dem Projekt hinzu. So kam es zu einer direkten Zusammenarbeit zwischen Hacks und Müller. Wie sich diese konkret gestaltete, ist unbekannt. Lang währte sie nicht. Bereits Ende 1961, also in der zeitlichen Umgebung des Umsiedlerin-Skandals, konstatierte Hacks das Scheitern des gemeinsamen Projektes und führte dies auf die Verschiedenartigkeit der jeweiligen Arbeitsstile zurück. Lieber Heiner, unsere Absentierung gestern war nicht persönlich gemeint, nur geschäftlich. Mit großem Scharfblick habe ich erkannt, dass, wenn dir schon der Sinn für Termine abgeht, es mit dem Sinn für geregelte Tätigkeit nicht besser bestellt sein wird. Ich heiße nicht Hans-Anselm Striese und nicht Frau Milles. So ziehe ich vor, den Vertrag, den ich doch kündigen müsste, gleich nicht zu machen, und ich habe an Dessau den beiliegenden Brief geschickt. Wenn ihr an Glücksgott auch interessiert seid, macht ihm eine Offerte. Ist etwas falsch hieran? Ich meine, es kostet mich entsetzliche Mühe, mich zur Arbeit anzuhalten. Es ist über meinem Vermögen, dich zur Arbeit anzuhalten. In der Folge brachen sowohl Hacks als auch Müller das Projekt ab, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Das von Hacks und seiner Ehefrau konzipierte und an Brechts Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni angelegte Libretto kam nicht zur Aufführung, weil Helene Weigel als Erbin Brechts ihre Zustimmung zur Nutzung des Stoffes verweigerte. Müller aber scheiterte konzeptionell. Die Parabel als Form eines, Zitat, heilen Weltmodells, in welchem der Glücksgott zur Erde kommt und die Menschen für das Glück agitiert, erschien ihm vor dem Hintergrund des weltgeschichtlichen Status quo nicht ausführbar. Die Zukunft, in die der Glücksgott die Menschen führt, war versperrt. Das verdeutlicht einer der sicherlich bekanntesten Texte Heiner Müllers, der ursprünglich Bestandteil der Glücksgottarbeit war, eine Variation auf Walter Benjamins Engel der Geschichte mit dem Titel »Der glücklose Engel«. Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf Flügel und Schultern mit Lärm wie von begrabenen Trommeln, während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn würgt mit seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch sein Flügel schlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge vor, über ihm niedergehen, hinter ihm niedergehen. Lauter, je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick, auf dem schnell verschütteten Stehplatz kommt der glücklose Engel zur Ruhe, wartend auf Geschichte in der Versteinerung von Flug, Blick, Atem. Bis das erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug anzeigt. Die Problematik des Gegenwartsdramas, die sich anhand der Umsiedlerin erwiesen hatte, zeigt sich auch bei den folgenden Gegenwartsstücken von Hacks und Müller. Daran änderte auch die kulturpolitische Liberalisierung zu Beginn der 60er Jahre nichts, zumal diese auf teilweise heftigen Widerstand innerhalb der SED stieß. Peter Hacks musste Die Sorgen und die Macht dreimal überarbeiten, als die dritte Fassung im Oktober 1962 schließlich zur Uraufführung kam, wurde sie nach 2 Monaten vom Spielplan abgesetzt. Auch Hacks zweites Gegenwartsstück, Moritz Tasso, das in gewisser Weise eine Antwort auf Müllers Umsiedlerin darstellt, wurde nach einigen Aufführungen Anfang 1966 verboten. Und Heiner Müllers Stück Der Bau, eine sehr freie Bearbeitung von Erik Neutsch Erfolgsroman Die Spur der Steine, kam 1966 nicht einmal über die Proben hinaus. Eine Alternative zum Gegenwartsdrama waren Stücke mit historischen oder mythologischen Stoffen. Mit diesen ließen sich gesellschaftliche Vorgänge der DDR darstellen oder spiegeln. In den 60er Jahren schrieben Hax und Müller sowie einige andere Autoren daher zahlreiche solcher Stücke. Man spricht von einer regelrechten Antike-Welle, die mit Hax Aristophanes' Bearbeitung der Frieden 1962 einsetzte. Es wäre aber falsch, das Aufgreifen mythologischer Stoffe lediglich als Flucht in die Allegorie und als eine Möglichkeit versteckter Zeitkritik zu begreifen. Vielmehr schoben die kulturpolitischen Schwierigkeiten eine Reflexion an, die Hax rückblickend als, Zitat, Selbstbesinnung des Künstlers aufs eigentümlich Ästhetische beschrieben hat. Auf den paradoxen Schubeffekt der Verbote hat auch Heiner Müller hingewiesen. Im Moment findet man das gar nicht so schön, etwa 1961 diese Umsiedlerin-Geschichte. Das war vielleicht das Ende des realistischen Dramas in der DDR. Für mich war es aber der Anfang von anderen Dingen, die ich schreiben konnte, auf die ich vielleicht sonst gar nicht gekommen wäre. Ich hätte sonst weiter Stücke geschrieben über volkseigene Betriebe, Industrieprobleme in der DDR oder Landwirtschaft. Das konnte ich nicht mehr, weil ich es nicht mehr durfte. Dadurch habe ich dann zum Beispiel Philoktet geschrieben. In den mythologischen Stoffen erkannten Hax und Müller eine besondere Qualität, die allen Gegenwartsstoffen fehlte, ihre Verallgemeinerbarkeit. Die Modellhaftigkeit des Mythos ermöglichte Mythen als kollektive Erfahrungen aufzufassen und diese auf verschiedenste Art für gegenwartsbezogene Erzählungen zu nutzen. Hax und Müller betonten zudem den Schwellencharakter der Antike zwischen Clan- und Klassengesellschaft. Müller fasste die Antike in diesem Sinne als eine, Zitat, Drehscheibe auf. Von hier aus ließ sich der aktuelle Epochenübergang von der Klassengesellschaft zur klassenlosen Gesellschaft des Kommunismus perspektivieren und die kollektiven Erfahrungen des Mythos auf veränderter Grundlage neu interpretieren. Genau an diesem Punkt liegt der wesentliche Unterschied zu Hax' Verständnis des Mythos und der Antike. Hax interessierte die geringe Arbeitsteilung und der kaum ausgebildete Klassencharakter der antiken Gesellschaften, weil er seine Themen so in einer einfachen und anschaulichen Umgebung platzieren konnte. Im Gegensatz zu Müller, der mit einer an Brecht orientierten sozialhistorischen Sichtweise einen Bogen zwischen Mythos und Gegenwart spannte, den Mythos also zivilisationsanalytisch verarbeitete, erkannte Hax im Mythos lediglich Literatur. Hax interessierte nicht der vermeintlich reale Gehalt, sondern die Poesiefähigkeit des Mythos. Die Mythologeme ließen sich aufgrund der in ihnen gestalteten, unverwechselbaren Grundsituationen nutzen, um Haltungen zu demonstrieren. So fungiert der Mythos als Reservoir für die Utopie, die in den 60er Jahren ins Zentrum von Hax Ästhetik, einer sozialistischen Klassik, rückt. Unter dem Schlagwort der sozialistischen Klassik wird allgemein Peter Hax ästhetische Konzeption der 60er Jahre gefasst. Ich will auf diese aus Zeitgründen hier nur kurz eingehen. Hax löste sich, wie bereits anhand der Kritik der Umsiedlerin deutlich wurde, Ende der 50er Jahre von einer didaktisch-aufklärerischen Literaturauffassung und näherte sich einem synthetischen Konzept, das die Aufhebung der Brechtschen Position beansprucht. Hax begründet diesen Schritt mit einer durch die Etablierung des Sozialismus nunmehr eingetretenen postrevolutionären Situation, in welcher die Kunst sich von unmittelbar gesellschaftlichen Aufgaben lösen und zu sich selbst kommen könne. Hauptaugenmerk der Kunst sei nicht mehr der Widerspruch zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern zwischen Realität und Utopie. Im Vorwort der Essaysammlung Das Poetische heißt es dementsprechend: Der Verfasser meint, dass auch die beste aller wirklichen Welten einen Fehler behalten muss, den, dass sie schlechter ist als die beste aller möglichen Welten. Gegenstand der jüngsten Kunst, glaubt er, ist das Verhältnis der Utopie zur Realität. Die Utopie hat keine andere Weise zu existieren als in einer sich zu ihr hin entwickelnden Realität. Indem sie so existiert, existiert sie schon nicht mehr als solche. Der einzige der Realität erreichbare Zustand von Vollkommenheit ist der Prozess des Sich-Vervollkommnens, also ein unvollkommener Zustand. Hax klassische Ästhetik orientiert auf einen Rückgriff auf das Gattungsgerechte, die große, auf Totalität ausgerichtete Form, dialektische Fabeln, die für das Wechselspiel verschiedener sozialer Kräfteeinwirkungen stehen, handlungsmächtige Helden und Heldinnen, eine Festlegung auf die Komödie als die dem sozialistischen Fortschritt angemessene Gattung und auf den dramatischen Vers als Genuss- und Bedeutungsmarker. Grundlegend für Hax' Position ist die geschichtsphilosophische Annahme eines wie auch immer widersprüchlichen historischen Fortschritts, den er mit der ökonomischen Erholung der DDR im Zuge der Wirtschaftsreform Walter Ulbrichts in den 60er Jahren gegeben sah. Als seiner ästhetischen Richtung zugehörig erkannte Hax Heiner Müller und Hartmut Lange. Letzterer pflegte eine Zeit lang engen Umgang mit Hax. Mit dem Stück Marski hatte er ein Agrardrama über die Kollektivierung geschrieben, das in seiner ausgreifenden Poesie ganz auf der Linie von Hax lag. Die programmatische Übereinstimmung war allerdings nur äußerlich, denn Hartmut Lange teilte die positive Sichtweise der DDR keineswegs. 1965 nutzte er einen gemeinsamen Urlaub mit Hax in Jugoslawien, um in den Westen zu fliehen. Bleibt Heiner Müller. Dessen 1965 veröffentlichte Sophokles-Bearbeitung Philoktet lobte Hax in einem Aufsatz als, Zitat, vollkommene Tragödie von vollkommener Bauart und in vollkommenen Versen. Gegenüber seiner Mutter äußerte er sogar, Philoktet sei neben seiner eigenen Komödie Margarete in Aix das beste Stück dieser Jahrhunderthälfte. Sieht man sich allerdings die von Hax nebeneinander gestellten Texte näher an, so weisen sie deutliche Differenzen auf. Entwickelt Hax in Margarete in Aix eine funktionierende Dialektik des Fortschritts, die durch die progressive Rolle des Staates abgesichert wird, so etabliert Müller mit Philoktet ein Modell der Negativität, das an Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung erinnert. Denn entgegen der Sophokles-Fabel kehrt der durch einen Schlangenbiss verwundete und von seinen Kameraden auf einer Insel ausgesetzte Krieger Philoktet, den Odysseus und Neoptolemos für den Sieg gegen Troja zurückholen sollen, nicht aufgrund des am Stückschluss auftretenden Herakles in die Reihen der Griechen zurück. Bei Müller ist der Gott gestrichen und Philoktet nach 10-jähriger Isolation auf der Insel derart in seinem Hass gegen Odysseus und alle Griechen gefangen, dass er auch mit Gewalt nicht zu überreden ist. Als er schließlich droht, Odysseus zu töten, wird er von Neoptolemus erstochen. Das Unternehmen ist damit aber nicht gescheitert, denn Odysseus verfällt als Repräsentant einer neuzeitlichen Zweckrationalität auf die Idee, dass auch die Leiche des toten Kriegers noch dem Kriegsziel dienen kann, wenn man ihn als Opfer der feindlichen Trojaner ausgibt. Müllers Philoktet zeigt deutlich die Differenz gegenüber Hax Mythosrezeption. Im Gegensatz zu Hax Ansatz einer Durchheiterung des Mythos sind es gerade die überbordenden Phänomene der Gewalt und des Ausschlusses, die Müller interessieren. Damit zielt Müller auf das tragische Verhältnis von Geschichte und Individuum, das er als, Zitat, potenziellen Kriegsschauplatz betrachtet und zum zentralen Thema seiner Dramatik macht. Der Mythos wird zum diagnostischen Instrument und zum Spiegel der Gegenwart, die in ganz ähnlichen Problemen der Zweckrationalität gefangen zu sein scheint. Damit ist, trotz der Rationalisierung der sophokleischen Vorlage, die Müller vornimmt und die den Text in die Nähe einer marxistischen Lesart rückt, die Idee einer historischen Teleologie relativiert. Entsprechend dem bereits zitierten Gedicht Glückloser Engel wirkt Müller somit der benjaminschen Vorstellung einer Katastrophe, die das Kontinuum der Geschichte bildet, nahe. Eine Auffassung von Geschichte, die dem Hackschen, von Hegel inspirierten Geschichtsbild einer historischen Selbstrealisierung der Vernunft entgegensteht. Indem Müller Philoktet zudem als Lehrstück auffasst, dessen tragische Aporien die Zuschauerin zu einer Reflexion der Voraussetzungen des dargestellten Modells und zu dessen Übertragung auf eigene gesellschaftliche Erfahrungen bewegen soll, zeigt er an, dass der Unterschied zwischen mythischer Vergangenheit und sozialistischer Gegenwart flüssig ist. Man könnte, analog zu Nietzsche, von einer Wiederkehr des Gleichen sprechen, die der Text veranschaulicht, die aber zugleich durchbrechen will, um auf einen potenziell anderen Ablauf aufmerksam zu machen. In diesem Sinne treibt Müller die Tragödie bis zu einem Punkt, an dem die Reflexion über einen anderen Geschehensablauf zwingend werden soll. Mein Interesse an der Wiederkehr des Gleichen ist ein Interesse an der Sprengung des Kontinuums, äußerte Müller dementsprechend. Auf dieser Linie liegen auch die beiden anderen, nach Philoktet verfassten und von Müller ebenfalls als Lehrstücke bezeichneten Texte, der Horatia und Mauser. Auffällig an ihnen ist die formale Veränderung gegenüber dem geschlossenen Drama, das Philoktet repräsentiert. Beide Texte verzichten auf eine klare Gliederung in dramatische Rollen oder Dialogpartien. Sie erscheinen als kurze, kompakte Textblöcke und stehen somit am Anfang dessen, was in der Forschung heute als Müllers postdramatisches Theater bezeichnet wird. Es ist offensichtlich, welche Kluft sich zwischen den ästhetischen Konzepten Peter Hax und Heiner Müllers auftut. Eine Distanzierung setzte bereits bei Philoktet ein. Während Hax das Stück einerseits als vollkommen lobte, kritisierte er zugleich, dass Müller die Handlung mit dem Tod des Philoktet bis in die Katastrophe getrieben hatte. Für Hax war die Tragödie schlicht nicht mehr zeitgemäß. Müllers Tragödienbewusstsein dementsprechend nicht Ausweis der Zeit, sondern Defizit des geschichtlichen Bewusstseins des Beschreibers, wie es in Hax' Philoktet-Essay heißt. Umgekehrt betrachtete auch Heiner Müller Hax' Entwicklung mit Skepsis. Folgt man André Müller Senior, einem engen Freund von Peter Hax, der eine Zeit lang auch Kontakt zu Müller hielt, so äußerte sich Müller ab Mitte der 60er Jahre abfallend über Texte von Hax, in denen er immer weniger DDR-Wirklichkeit zu finden meinte. André Müller Senior zitiert Müller im Oktober 1967 hinsichtlich von Hax' Komödie Amphitryon. Das Stück hat überhaupt keine gesellschaftlichen Implikationen mehr. Hax habe mit seinem idealistischen Programm die ihm gemäße, für die DDR typische Form der Gefängnisneurose entwickelt. Trotz solcher Differenzen, von denen André Müller Senior noch weiteres zu berichten weiß, blieben Hax und Müller bis Ende der 60er Jahre in Kontakt. Im März 1968 berichtet Hax brieflich an seine Mutter, dass er mit Heiner Müller gequatscht und gesoffen habe. Und aus dem Jahr 1969 hat sich eine Geburtstagskarte Heiner Müllers erhalten, in welcher Müller der roten Rübe Hax mit einem Gedicht gratuliert, das die Schwierigkeiten der DDR-Kulturpolitik positiv als Düngemittel deutet. Die Rübe wird jünger, je älter der Dünger. Solange es nicht an Jauche fehlt, sind unsere Tage nicht gezählt in diesem Hain von Rüben. Dass die Differenzen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre nicht zum offenen Streit führten, hat seinen Grund in der kulturpolitischen Situation. Diese verschärfte sich mit dem 11. Plenum des ZK der SED vom Dezember 1965, dem sogenannten Kahlschlagsplenum, deutlich. Im Zentrum der Kritik standen zwar Wolf Biermann, Robert Havemann und Stefan Heim, aber auch Hax Moritz Tasso und Müllers Der Bau wurden als Beispiele einer falschen Überheblichkeit und moralischen Verwahrlosung seitens der Kulturproduzentin genannt. Eine gegenseitige Kritik schien in dieser Situation unangebracht. Insofern wirkte die kulturpolitische Situation wie eine Klammer, die Gegensätzliches zusammenhielt. Das änderte sich mit dem Machtantritt Erich Honeckers 1971 und der damit einhergehenden kulturpolitischen Liberalisierung. Nun wurden die verschiedenen Positionen im literarischen Feld der DDR öffentlich sichtbar. Nicht zuletzt von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Reetablierung von Peter Hax und Heiner Müller auf den Bühnen der DDR. Die in der zweiten Hälfte der 60er Jahre verfassten Stücke waren zuvor der Theaterzensur zum Opfer gefallen. Jetzt wurden sie nach und nach der Öffentlichkeit bekannt. Damit entstand, gedoppelt durch den wachsenden Erfolg beider Autoren im Westen, eine direkte Konkurrenzsituation. Verschärfend kam hinzu, dass die neue kulturpolitische Situation Hax ästhetische Konzeption untergrub. Denn diese hatte aufgrund der spezifischen Haxen Sichtweise auf die DDR der 60er Jahre auch eine gesellschaftliche Grundlage. Die klassische Ästhetik war Ausdruck einer klassischen Lage der Gesellschaft, die Hax als eine, Zitat, mehr oder weniger stabile Harmonie aller politisch gewichtigen Klassen definierte, wie es in dem von 1960 stammenden Essay Versuch über das Theaterstück von morgen heißt. Die Terminologie verweist auf Hax' Verständnis der Herrschaftsweise Walter Ulbrichts und dessen unter dem sperrigen Namen Neues ökonomisches System der Planung und Leitung durchgeführte Wirtschaftsreform. Nach Ansicht von Hax schwang sich Ulbricht zu Beginn der 60er Jahre mittels des neu gegründeten Staatsrates zu einer Art Alleinherrschaft auf und reformierte gegen die Interessen wesentlicher Teile der SED das starre planwirtschaftliche Modell. Erschien Heiner Müller das neue ökonomische System lediglich als Ausdruck einer, Zitat, Heiligsprechung der deutschen Misere, so erkannte Hax hierin nicht nur den entschiedenen Willen zu einer Vertiefung des Sozialismus, sondern auch eine höchst ungewöhnliche Parallele zum historischen Absolutismus. Hax zufolge ist der Absolutismus eine geschichtlich übergreifende Form politischer Herrschaft, deren wesentliches Kennzeichen die Vermittlung zwischen den sich bekämpfenden sozialen Hauptklassen ist. In diesem Sinne steht Ulbricht für die Königsfigur, die über die sozialistischen Klassen der Wirtschaftskräfte und des Parteiapparates herrscht und deren Gegeneinander in einem für die Gesamtgesellschaft positiven Sinn zu vermitteln sucht. Das meint Hax mit der klassischen Lage der Gesellschaft, die die Grundlage für klassische Kunst bildet. Diesem Schema zufolge war mit dem Übergang von Ulbricht zu Honecker nicht einfach ein Machtwechsel, sondern ein politischer Bruch vollzogen. Denn Honecker nahm nicht nur die Ulbrichtschen Wirtschaftsreformen zurück, er zerstörte in Hacks Perspektive auch das vormals durch Ulbricht austarierte politische Klassengleichgewicht, indem er sich ganz auf die Seite der Partei schlug. Dass der Machtwechsel zudem mehr einem mit Hilfe Moskaus durchgeführten Putsch als einem regulären Machtübergang glich, erhöht Hacks Argwohn zusätzlich. Mit Ulbricht war Hacks der gute König abhanden gekommen, auf den er wesentliche Hoffnungen gesetzt und auf dessen absolutistische Herrschaftsweise er seine ästhetische Konzeption gegründet hatte. Insofern beginnt der Prozess der politischen Enttäuschung, der für viele Intellektuelle der DDR kennzeichnend ist, bei Hacks an einem anderen Punkt. Nicht die Intervention der Warschauer Paktstaaten in der Tschechoslowakei im Spätsommer 1968, sondern die Absetzung und schließlich der Tod Ulbrichts markieren einen wesentlichen Bruch für Hacks. Als Ulbricht am 1. August 1973 starb, schrieb Hacks: Ulbricht leider ist tot und Schluss mit der Staatskunst in Deutschland. Immer mächtiger treibt's mich in den Goethe hinein. Zieh jetzt, Freundin, dein Herz nicht zurück als letztes, sonst bleibt mir einzutrimmen die Kunst einer barbarischen Zeit. Aber zurück zur Auseinandersetzung zwischen Peter Hacks und Heiner Müller. 1971 verfasste Hacks einen Beitrag über Heiner Müller, der ein Jahr später in dem Band Liebes- und andere Erklärungen Schriftsteller über Schriftsteller erschien. Der Essay in der Form eines fiktiven Briefes an einen Schriftstellerkollegen, der Heiner Müller besuchen möchte, gehalten, trägt den Titel Brief an einen Geschäftsfreund. Hacks beschreibt Müller als einen, Zitat, außerordentlichen Mann von gediegenen und aufbauenden Grundsätzen, nennt Müller zugleich aber auch schwierig, scheu und chaotisch. Besonders rätselhaft sei Müllers literarisches Werk, da es in zwei Teile zerfalle, die man nur mit Mühe ein und demselben Autor zuordnen könne. Hacks führt das auf Müllers Fixierung auf Widersprüche zurück. Wie sein Stil gekennzeichnet ist durch bruchstückhafte Vereinzelung der Bestandteile und vollkommen schöne Ausformung der Bruchstücke, so erscheint die Welt bei ihm in unauflösbarer Spannung zwischen dem Zufälligen und dem Gesetz. Natürlich lassen sich alle diese gegensätzlichen Momente mit Hilfe der materialistischen Dialektik ohne unüberwindliche Schwierigkeiten vermitteln. Und natürlich beherrscht Müller die materialistische Dialektik souverän genug, um das, wenn er will, zu können. Aber er will's nicht. Es gibt kaum eine Haltung, die seinem Wesen so fremd ist wie die vermittelnde. Der Hinweis auf die negative Dialektik Müllers trifft den wesentlichen Punkt des Zerwürfnisses. Das Zerwürfnis selbst aber thematisiert Hacks nicht. Die Antipathie ist durch Ironie verdeckt. Das ändert sich mit der öffentlichen Kontroverse um Müllers Bearbeitung von Shakespeares Macbeth, die im März 1972 am Theater Brandenburg zur Uraufführung kam und einen Monat später in der Zeitschrift Theater der Zeit abgedruckt wurde. Als bekanntester Beitrag der Macbeth-Debatte kann sicherlich Wolfgang Harichs Polemik Der entlaufende Dingo, das vergessene Floß gelten. Harich warf Müller vor, das humanistische Erbe mittels überzogener Gewalt und Sexualdarstellung der westlichen Mode zu opfern und eine pessimistische Geschichtsphilosophie zu verbreiten. Heiner Müller berichtet in seiner Autobiografie, es sei Peter Hacks gewesen, der Harich zu der Polemik angestiftet habe. Anhand von Zeugnissen lässt sich das bis dato nicht belegen. Offensichtlich ist allerdings, dass Hacks eine ähnliche Position wie Harich vertrat. So heißt es in den 1973 verfassten Zweizeiler auf Macbeth von Müller: Heiner le Diable, kein Zweifel, ihn zeugte der westliche Satan, aber die Mutter ja auch braucht's, die Verklemmte, dazu. Bereits vorher war es im Dezember 1972 in der Akademie der Künste anlässlich einer Debatte über Hegels Dramentheorie zu einem Gespräch zwischen Hacks und Müller über Macbeth gekommen. Hacks urteilte, Müller habe den zentralen Widerspruch aus dem Stück herausgestrichen, nämlich den, dass das Königtum, das Shakespeare in Macbeth behandle, eine große Persönlichkeit verlange, Macbeth aber kein großer, sondern ein neurotischer Charakter sei. Die Wirkungen, die bei Müllers Bearbeitung übrig blieben, seien bloß psychologische Wirkungen. Müller verwies demgegenüber auf den Realismus und die komischen Züge seiner Bearbeitung. Zu einer wirklichen Auseinandersetzung kam es aber nicht. Hacks urteilte lapidar, Müller habe sich als, Zitat, Sadist vom Dienst betätigt. 1975 legte Hacks nach. In dem Essay über das Revidieren von Klassikern, der Hacks Position hinsichtlich der Kriterien literarischer Bearbeitung systematisiert, bezeichnete er Müllers Macbeth als, Zitat, Vampirismus. Müller habe sich den Namen Shakespeares angemaßt und diesen zum Krüppel geschlagen. Im gleichen Jahr, also 1975, ergänzte Hacks die Erzählung Eckball oder eine Theaterreise nach Babylon um einen Anhang. Hacks hatte in dem zu Beginn der 60er Jahre verfassten Text den Skandal um Müllers Umsiedlerin und die Theaterlandschaft der DDR einer beißenden satirischen Kritik unterzogen. Helmut Beierl, Dramatiker und damals Parteisekretär des Berliner Ensembles, erscheint in der allegorischen Erzählung als der Bey, Heiner Müller als Muller. Im Anhang der Erzählung verfolgt der theaterreisende Eckball nun die weitere Entwicklung seiner Helden und über Heiner Müller heißt es mit Bezug auf die anhand von Macbeth unterstellte Splatter-Ästhetik: Der Muller, hört Eckball, hat seinen Unterhalt als Haupt einer Derwischbande frommer und verrückter Räuber. Seine immer noch zarte Seele zerstreut sich beim Fehlen, Bauchaufschlitzen und Abziehen der Haut von lebendigen Menschen. Müllers Reaktion auf Hacks Angriffe blieb nicht aus. In einem Gespräch mit der Wochenzeitung Die Zeit kam er im Kontext der Verteidigung von Macbeth Anfang 1974 auch auf Hacks zu sprechen. Hacks, der schließt sich immer weiter von der Wirklichkeit aus, baut sich sein privates Weimar und erklärt das dann für allgemeinverbindlich. Ein Jahr später bezeichnete Müller Hacks ästhetischen Zugang als schwachsinnig und unterstellte diesem eine, Zitat, besonders vornehme Art von Eskapismus. Für Hacks sei die DDR ein Märchen, seine Texte realitätsfern. Mitte der 70er Jahre stehen sich die beiden Dramatiker Hacks und Müller somit unversöhnlich gegenüber. Müller erkannte in Hacks Texten eine Idealisierung der DDR-Verhältnisse, Hacks sah Müller umgekehrt im Kielwasser der westlichen Moderne manövrieren. Aus dem dramatischen Geschwisterpaar, als das Hacks und Müller in den 60er Jahren analog zu dem Verhältnis von Bertolt Brecht und Arnold Bronnen galten, waren feindliche Brüder geworden. Je mehr sich Müller in der zweiten Hälfte der 70er Jahre von der Form des herkömmlichen, fabelzentrierten Dramas löste und seine Texte durch Fragmentarisierung einem surrealistischen Schreiben annäherte, je intensiver Müller auf eine, wie er es selbst nannte, Ästhetik der Überschwemmung setzte und seine Aufarbeitung der traumatischen Geschichte der deutschen Arbeiterinnenbewegung forcierte, desto größer wurde die Kluft zwischen ihm und Hacks. Die Entwicklung Müllers war in Hacks Augen indes kein singuläres Phänomen. Hacks erblickte in Müller vielmehr einen Vertreter der Romantik, deren Ausbreitung in Künstlerkreisen Hacks in der gesamten DDR beobachtete. In der Hinwendung zur literarischen Epoche der Romantik durch Schriftstellerinnen wie Christa Wolf und Franz Fühmann, in der neuen, sich an den Bühnen nach und nach durchsetzenden Praxis des Regietheaters sowie dem allgemeinen Aufleben einer Utopie, die den Verhältnissen in der DDR entgegengestellt wurde, erkannte Hacks die Formierung einer ästhetischen Opposition, die er zugleich als politische auffasste. Damit deren Ausbreitung eine allgemeine Öffnung des DDR-Kanons für bisher ausgeschlossene Traditionen der Moderne und eine Abwertung der Klassik einherging, entschied sich Hacks Mitte der 70er Jahre zu einem Frontalangriff, der weit über die Person Heiner Müllers hinausging. 1977 formulierte Hacks sein Ziel rückblickend folgendermaßen: Alle diese Denkrichtungen, die ich romantisch nenne und die es wohl auch sind, die will ich ausgeschaltet haben aus dem Geschäft, da will ich nicht mehr tolerant sein. Nachdem Hacks im Sommer 1975 in dem Essay über das Revidieren von Klassikern mit Heiner Müller abgerechnet hatte, griff er im Dezember Günter Kunert für dessen Kritik an Goethe und Thomas Mann an. Im April 1976 folgte eine Verteidigung Sarah Kirschs gegen ihre, aus Hacks Sicht, falschen Freunde Adolf Endler und Franz Fühmann und am 1. Juni des gleichen Jahres hielt Hacks in Reaktion auf einen E.T.A. Hoffmann-Vortrag Franz Fühmanns eine Rede, in der er die Romantik in Bausch und Bogen als reaktionär und kunstfeindlich angriff. Den eigentlichen Höhepunkt der Auseinandersetzung aber markiert die Ausbürgerung Wolf Biermanns am 16. November 1976, in Hacks Augen der Romantiker par excellence. Hacks distanzierte sich nicht nur ausdrücklich von den Künstlerprotesten gegen die Ausbürgerung, sondern verfasste auch einen eigenen Text, der am 7. Dezember in der Weltbühne erschien. In diesem, neues von Biermann überschriebenen Aufsatz, heißt es: Wir Schriftsteller reden hier viel und seit langem gegeneinander. Der Streitgegenstand ist immer derselbe, das Recht der Dichter auf Unbildung. Viele meinen, der Künstler müsse sich immer mitteilen, wie es ihm ums Gemüt sei. Die anderen wieder leugnen das gar nicht, mögen indessen nicht einsehen, wieso dieser richtige Satz den Künstler hindere, gelegentlich einen Blick in die ersten Abschnitte von »Was tun« zu werfen. Mit dem Bezug auf Lenins Schrift »Was tun« und der darin enthaltenen Polemik gegen den Revisionismus ist auf den Kontext verwiesen, in welchem Hax die gesamte Auseinandersetzung auffasste. Als eine über die Literatur vermittelte Entscheidungssituation zwischen Sozialismus und Konterrevolution nämlich, in welcher die Utopie vor dem Hintergrund der westlichen Menschenrechtsrhetorik auf Seiten der Gegenrevolution stand. Mit seiner Positionierung gegen Biermann hatte sich Hax ins Abseits gestellt. Eine Welle der Empörung rollte durch das Land. Schriftstellerinnen beendeten den Kontakt und Leserinnen schickten Hax seine Bücher zurück. Verheerend waren auch die Reaktionen in der BRD, wo Hax Ende 1976 einer der meistgespielten Dramatiker war. Der Angriff auf Biermann brachte es auf die Titelseiten der Tageszeitungen. Theater kündigten an, keine Hax-Stücke mehr zu spielen. Der Spiegel fasste die Reaktionen im Januar 1977 zusammen und schrieb, die Entrüstung sei so heftig gewesen, als sei Biermann ein zweites Mal ausgewiesen worden. Für das intellektuelle und künstlerische Feld der DDR markiert das Jahr 1976 ein Schlüsseljahr. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns zerstörte die Hoffnung auf eine gesellschaftliche Liberalisierung. Für die DDR bedeutete die Ausbürgerung aber nicht nur deshalb einen Einschnitt, weil sie die Kluft zwischen der Mehrheit der Künstlerinnen und der SED vergrößerte. Sie führte auch zu einer Spaltung zwischen den Unterstützerinnen und den Gegnerinnen der Ausbürgerung, zu einer allgemeinen Polarisierung zwischen den Intellektuellen, die den Charakter von Feindschaft annahm, wie Christa Wolf sich später erinnerte. Die Folge war, dass sich die Regeln veränderten, nach denen die Verteilung von Anerkennung innerhalb des kulturellen Feldes funktionierte. Während die offizielle Kulturpolitik versuchte weiterzumachen, als wenn nichts geschehen sei, verschob sich insbesondere an den Theatern mehr und mehr der Fokus hin zu der Frage, oppositionell oder nicht oppositionell. Hinsichtlich der Konstellation Hax-Müller war das Ergebnis eindeutig. Müller relativierte seine Unterschrift unter dem Protestbrief gegen die Ausbürgerung zwar später mit dem Argument, der Vorgang sei zur westlichen Hetze gegen die DDR benutzt worden, an seiner Ablehnung der Ausbürgerung aber bestand kein Zweifel. Damit setzte der Aufstieg Heiner Müllers zu einer Orientierungsfigur der Opposition ein, während Hax sich in den Augen der meisten als Partner der Macht entlarvt hatte. Galt bis in die 70er Jahre hinein, von Hax und Müller zu sprechen, so hieß es nun Müller und Hax und in den 80er Jahren schließlich nur noch Müller. Während Müller zum gesamtdeutschen Theaterstar wurde, mit Texten wie die Hamlet-Maschine zunehmend auch im Ausland Erfolg hatte und ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre durch seine zahlreichen Interviews als Intellektueller auch in breiteren Kreisen Bekanntschaft erlangte, wurde es um Peter Hax still. Hax schrieb zwar weiterhin Dramen, so die Gegenwartsstücke Die Binsen und Barbie, die auf den allgemeinen Verfall der DDR hinwiesen, oder das Trauerspiel Jona, in dem Hax 1986 den Untergang der DDR prophezeite, aber diese wurden kaum noch rezipiert. Einen Austausch zwischen Hax und Müller gab es in den 80er Jahren nicht mehr. An die Stelle des Gesprächs traten vielmehr Invektiven, in denen sich Hax ironisch am Erzfeind abarbeitete. Ich habe überhaupt nichts gegen meinen ehemaligen Kollegen Heiner Müller. Ich habe ihm freiwillig die ergiebigsten Stoffbereiche abgelassen, die Beunruhigung des Gewissens zum Beispiel oder das weite Feld der Armenpflege. Seit er aufgehört hat, in meinem Beruf zu arbeiten und Regievorleger geworden ist, stört er mich nicht mehr und ich kann ihn ganz gut leiden, heißt es 1984 in einem Essay. 1986 bat Hax Heiner Müller, bei der Erhaltung der beleidigenden Gattung zu helfen und sich gegenüber dem Aufbauverlag mit den folgenden beiden Gedichten einverstanden zu erklären. Der Angestrengte. Schwer hat er neu sein, der Kleine, alle abscheulichen Stücke, schrieb Heiner Müller bereits, alle Erhabenen, ich. Schuld und Sühne. Brecht im Fegefeuer schmorend und kein Erbarmen, solange eine Zeile von Münz noch oder Müller erscheint. Münz ist übrigens ein, ich glaube, vollkommen vergessener katholischer Schriftsteller aus Westdeutschland gewesen. Es ist Rudolf Münz. Machen wir nachher. Lasse ich mich gerne korrigieren. 1985 lud die Akademie der Künste anlässlich des 100. Geburtstags von Georg Lukács zu einem Gespräch. Neben Werner Mittenzwei, Hermann Kant und Günther de Bruijn saßen auch Hax und Müller auf dem Podium. Man versprach sich, ein Duell der beiden Top-Polemiker, erinnert sich Werner Mittenzwei. Aber das Duell blieb aus. Hax verteidigte zwar wortreich Georg Lukács, Müller aber äußerte sich kaum. Das Gespräch verlief ergebnislos. Das gilt auch für den internationalen Brecht-Dialog 1988, an dem sich beide Dramatiker beteiligten. 1990 resümierte Heiner Müller: Die Ansichten gehen so weit auseinander, dass ein Gespräch nicht mehr sinnvoll ist. Mit dem Ende der DDR war der Kommunikationsraum verloren, in dem Peter Hax und Heiner Müller ihre Texte verortet hatten. Die antikapitalistische Alternative, an deren Vorzüge auch Müller bei aller Kritik bis zum Ende geglaubt hatte, war zunichte. Was tut ein Autor, dessen Werk im Kern durch den Sozialismus und dessen Geschichte geprägt ist, wenn der Sozialismus passé ist? Die Reaktionen Hax und Müllers könnten unterschiedlicher nicht sein und gleichen sich doch. Beide kompensierten den Verlust durch Arbeit. 1990 ließ sich Müller zum Präsidenten der Akademie der Künste wählen. Unter seiner Ägide vereinigten sich 1993 die Ost- und die Westakademie. 1992 wurde Müller Direktoriumsmitglied des Berliner Ensembles. Ab 1995 leitete er das Theater alleine. Neben Regiearbeiten im Theater betätigte sich Müller 1993 in Bayreuth mit Wagners Tristan und Isolde erstmals auch als Opernregisseur. Die frühen 90er Jahre markieren mithin den Gipfelpunkt von Müllers Ruhm. Die Müller-Maschine läuft. Unzählige Interviews durch die Zusammenarbeit mit Alexander Kluge auch im Fernsehen, öffentliche Gespräche und Stellungnahmen begründen das Bild vom Medienmüller, der Whisky trinkend und Zigarre rauchend alles und nichts kommentiert. Müllers Theaterarbeit und öffentliche Präsenz steht allerdings in keinem Verhältnis zu seiner literarischen Produktion. Dramen schrieb Müller nicht mehr. Die bevorzugte Art der literarischen Äußerung wurde neben dem Interview das Gedicht. Sein letztes Stück, Germania 3, Gespenster am toten Mann, erschien erst nach Müllers Tod. So seltsam es angesichts von Müllers Medienpräsenz klingen mag, die Wiedervereinigung hatte Müller auf seinem ureigensten Gebiet, dem Dramatischen, sprachlos gemacht und in eine Schreibkrise geführt. Die Utopie, die Müller in seinen Texten aufbewahren wollte, war mit dem Ende der DDR ortlos geworden. Müller reflektierte das, indem er dem bereits erwähnten geschichtsphilosophischen Gedicht Glückloser Engel 1991 eine zweite Version an die Seite stellt. Zwischen Stadt und Stadt nach der Mauer der Abgrund, Wind an den Schultern die Fremde, Hand am einsamen Fleisch, der Engel, ich höre ihn noch, aber er hat kein Gesicht mehr als deines, das ich nicht kenne. Eine solche Hoffnungslosigkeit lässt sich bei Peter Hax nicht feststellen. Auf die Wende reagierte er stoisch und kämpferisch zugleich. Eine Schreibkrise erlebte er nicht. Hatte Hax in den letzten DDR-Jahren vornehmlich Essays verfasst, so entstanden nach 1990 Stücke in rascher Folge. Sie umkreisen die Hax'schen Themen Genie und Glück, absolute Herrschaft und Staat sowie die umwegige Durchsetzung der historischen Vernunft und lassen erkennen, dass Hax durchaus an eine Renaissance des Sozialismus glaubte. Für Müllers öffentliches Wirken hatte Hax nur Spott über. Bereits im November 1989 schrieb er einen Essay, welcher die Perspektiven der Kunst in der Mediengesellschaft auslotet. Der Text, der den Titel »Unter den Medien schweigen die Musen« trägt, konstatiert die Zerstörung der Kunst und deren Ersetzung durch Unkunst, deren einziger Ort die Medien seien. Urheber einer solchen Medienkunst sei der Medienkünstler. Hax nennt ihn »Homo mediarum«, benutzt den Begriff nach dessen Einführung aber nur in Abkürzung, H.M. Dass Hax Müller als Bestandteil des nunmehr gesamtdeutschen Kulturestablishments betrachtete, verdeutlicht das Sonett Finde Millionär, in dessen ersten Quartett Müller an der Seite des Aktionskünstlers Christo genannt wird, der zusammen mit seiner Frau Jean-Claude im Sommer 1995 den Reichstag verhüllte. Wer nie vom Schönen je vernahm, vermisst nichts. Ein Bürokrat sucht Intendanten aus, Müller kann nichts, weiß nichts, ist nichts, ein Irrer wickelt Lappen um ein Haus. Im Jahr 2000, 5 Jahre nach Heiner Müllers Tod, legte Hax seine abschließende Betrachtung der Romantik vor. In dem Essay zu Romantik erscheint dieselbe als die imperialismuskompatible Utopie, das Negativ der Vernunft, das sich zur Gegenrevolution aufschwingt. Die Wende galt Hacks als Konterrevolution, ihre Akteure waren die Künstler, ihr namhaftester Heiner Müller. Das erste Auftauchen der Romantik in einem Land ist die Salpeter in einem Haus, Läuse auf einem Kind oder der Mantel von Heiner Müller am Garderobenhaken eines Vorzimmers. Ein von der Romantik befallenes Land sollte die Möglichkeit seines Untergangs in Betracht ziehen. Als ich vor etwas mehr als 3 Jahren begann, mich mit der Auseinandersetzung zwischen Peter Hacks und Heiner Müller zu beschäftigen, schrieb ich dem Dramatiker Hartmut Lange, dem vermeintlich Dritten im Bunde der sozialistischen Klassik, eine E-Mail. Auf meinen relativ umfassenden Fragenkatalog erhielt ich eine denkbar knappe Antwort. Hartmut Lange schrieb: Hacks und Müller waren bis zuletzt dem Stalinismus verpflichtet und unterschieden sich von den Vorgaben der Partei nur im Niveau. Und damit wäre auch die Subjektfeindlichkeit der beiden Autoren umrissen. Der Rest waren ästhetische Scheingefechte. Hacks gürtelte bis zuletzt, Müller näherte sich immer mehr dem Expressionismus. Und sie redeten ununterbrochen schlecht übereinander. In einem aber blieben sie sich einig. Besser ein menschenfeindlicher Kommunismus als gar kein Kommunismus. Zwei menschenfeindliche Kommunisten, die ein ästhetisches Scheingefecht führen. Ist es das, was am Ende von der Auseinandersetzung übrig bleibt? Hartmut Langes Äußerung zeigt, welche ideologischen Trümmer wegzuräumen sind, um zu einer unvoreingenommenen Einschätzung von Hacks und Müller zu gelangen. Die existierenden Erklärungsansätze haben dazu bisher wenig beigetragen. Zumeist wurde die Auseinandersetzung personalisiert. Für den Literaturwissenschaftler Hans-Christian Stillmark stellt sie eine einseitige Schmähung von Seiten Hacks dar. Müller sei für Hacks zu einer Art fixen Idee geworden, an der er sich zeitlebens abgearbeitet habe. Ähnlich argumentiert auch Volker Weidermann, der neben dem Neid noch ein weiteres Motiv erkennt: Eifersucht. Schließlich habe Hacks ein intimes Verhältnis zu Müllers Frau Inge Müller gehabt, die 1966 Selbstmord beging. Jenseits solcher Vermutungen und ohne das Konkurrenzverhältnis, das zweifelsohne zwischen Hacks und Müller herrschte, negieren zu wollen, ist der Kern der Auseinandersetzung meines Erachtens aber ein ästhetisch-politischer. Mit den Konzeptionen von Hacks und Müller liegen zwei alternative Dramaturgien des Sozialismus vor, die sich aus dessen unterschiedlichen Quellen speisen. Wo Hacks für den rationalistischen, am klassischen Erbe und der Hegelschen Philosophie orientierten Teil steht, repräsentiert Müller den anarchischen und revolutionären. Wo Hacks an der Utopie des Fortschritts arbeitet, arbeitet Müller an den historischen Traumata, den Ablagerungen der Geschichte. Die ästhetischen Normen, denen Hacks und Müller verpflichtet sind, stehen sich dabei ausschließend gegenüber. Trotz dieser unüberbrückbaren Differenzen, die in den gegensätzlichen politischen Stellungnahmen der beiden Dramatiker ihr Pendant haben, verweisen die Programme von Hacks und Müller aber doch auf einen gemeinsamen Kern, die DDR nämlich, die beiden als der Ort ihres Theaters galt. Der Streit zwischen Hacks und Müller kann insofern als Ausdruck der Spannung begriffen werden, die zwischen zwei ästhetischen Konzeptionen besteht, die beide für sich beanspruchen, die dem Sozialismus der DDR adäquate Dramatik zu produzieren. Danke.